Variante nach der Sonnengedunkelung gelachte ich schon wieder Fantasie und keiner kann mehr gerade stehen. So mit seiner Distanz, so sind wir und so bleiben wir. Schwarm scannen dann in einem Denken einer Schwabenland. Oi, oi, oi, Glitzer in die Hand. Wir bringen heute aufs Schwabenland. Oi, oi, oi, Glitzer in die Hand. Ein Hoch auf unser Schwabenland. Oi! Soffen und in jedem Fall, denn heute sind wir richtig, weil wir sind schon im Delirium und lallen alle drumherum. Soffen bis zum nächsten Morgen und vergessen alles und sorgen. Diese negativ und soffen, das ist positiv. Oi, oi, oi, Gläser in die Hand. Wir trinken heute aufs Schwabenland. Oi, oi, oi, Gläser in die Hand. Ein Hoch auf unser Schwabenland. Oi! Wir soffen schon die ganze Nacht, das ist gezungen und gelacht. Ist schon wieder fast am Zehn und keiner kann mehr gerade stehen. Soffen seiner Distanz, so sind wir und so bleiben wir. Schwarz kennen dann den Hand, wir trinken heute aufs Schwabenland. Oi, oi, oi, Gläser in die Hand. Wir trinken heute